Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 486 Smart Alles. Ja, erstmal, wenn ihr im Hintergrund irgendein komisches Rauschen hört, dann ist das diesmal deswegen, weil es regnet hier, ja. Sehr stark sogar. Also einfach ignorieren, ja, oder euch gemütlich gleich einen Tee holen und hier schlürfen und mit diesem schönen Ambiente, ja. Mein lieber Mann, ich verstehe immer kaum ein eigenes Wort hier. Aber Thema heute, dass die Xiaomi Smartwatch, ja, dass das nochmal, Smartwatches nochmal ein Thema werden, ja. Und das ist nicht die einzige Smartwatch heute bei den Themen. Das hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass es nochmal ein Thema wird hier, aber ich merke, euch interessiert das Thema, ja, nach wie vor sehr stark. Also, okay, deswegen trage ich dem natürlich Rechnung, ja, und behandelt es auch gern mal wieder. Die News, da gibt es jede Menge Vermischtes und natürlich auch wieder Neues von der Huawei Front. Mittlerweile darf man ja fast schon Front sagen. Ja. Und die Community war auch sehr aktiv. Vielleicht kann ich nicht alles hier durchnehmen, was auf dem Zettel hier steht. Und natürlich die App der Woche. Schlagkräftige App der Woche diesmal. Tja, jetzt Ruhe, Regen. Ruhe, aus, zieht's, mach Platz. Ja, der Platz macht er, ja. Gut, Xiaomi Mi Smartwatch im Apple Design, ja, die wird ja jetzt demnächst rauskommen und die Meinung zum Design hier ist geteilt. Also zunächst mal hat auch der Chris in der Community schon das mal erwähnt und ich habe bei dem ersten Anblick sofort an die Apple Watch denken müssen und das ist leider immer wieder ein Problem. Warum machen das die Firmen? Ja, das bringt doch nichts. Kauft sich wirklich jemand diese Uhr, weil sie aussieht wie eine Apple Watch? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also für mich ist das abschreckend. Ich will kein Plagiat von irgendwas haben. Vor allem nicht von etwas, was mir nicht zusagt. Ja, wenn ich eine Apple Watch haben will, dann kaufe ich mir eine Apple Watch. Dann brauche ich keine andere Uhr, die aussieht wie eine Apple Watch. Ja, furchtbar. Schade, schade, schade. Immer wieder das Gleiche. Egal, wohin man guckt. Immer wieder diese, ich weiß nicht, diese sinnlosen Versuche hier auf dem Design einzuwirken. Dabei hat doch diese Xiaomi Watch ziemlich viel Potenzial. Ein Snapdragon Wear 3100 Prozessor ist eingebaut. Ja. Die hat Wi-Fi, GPS-Empfang, NFC und eSIM, lässt also hoffen, dass man damit auch eventuell bezahlen kann. Das kommt allerdings drauf an, ja, ob das hier für alle Regionen freigeschalten wird. In China jedenfalls kann man damit bezahlen. Und hier ist klar, dass diese Smartwatch auch eine große Funktionsvielfalt haben wird, ja, und da würde ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Die Uhr selbst, wie gesagt, das Design gefällt mir halt nicht so. Fallen und stehen wird alles mit den Watchfaces natürlich, von denen man natürlich auch wenig sieht. Da, sobald man da auch wirklich eigene Watchfaces machen kann, wird das sehr interessant werden. Ansonsten, ja, wird es dem Ganzen schon mal einen Dämpfer verpassen. Smartwatches ist halt so eine Sache, da muss ich sagen, ich versuche immer noch krampfhaft eine Anwendung dafür zu finden. Früher, ich hatte mal die Pebble, da hatte ich tatsächlich eine Anwendung dafür, nämlich die Nachrichten. Ich habe da nämlich statt ein Smartphone, habe ich immer ein Tablet dabei gehabt. Das ist kein Problem, das war super gut. Das war das Sony Tablet Z3 Kompakt. Und das hatte ich halt in der Tasche, beziehungsweise im Rucksack beim Geocaching. Und da war es wirklich extrem nützlich, wenn ich Benachrichtigungen, Nachrichten an der Uhr sehen konnte, ja, und sogar auch mal Replies verschicken mit der Uhr, ja, kurze. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Da hat es wirklich einen richtigen Nutzen gehabt. Ein anderer Nutzen ist Sportfunktionen, Schrittzähler etc., um vielleicht den Akku vom Smartphone zu entlasten. Ja, auch das ist eine sinnvolle Geschichte. Aber mehr brauche ich eigentlich nicht. Jetzt mit einem normalen Smartphone, das ich immer am Gürtel habe, ja, brauche ich eigentlich die Benachrichtigung nicht mehr. Dennoch muss ich sagen, vielleicht Phone Finder, ja, oder eben die Sportfunktion. Aber mehr brauchst du für mich nicht. Maximal Benachrichtigung und Sportfunktion. Das alles andere ist uninteressant. Xiaomi eben mit dem GPS eine ganz interessante Sache, aber mittlerweile haben das ja auch andere drin. Von daher wird sich hier erst noch zeigen, wie da was da der Grund ist, für ausgerechnet die Xiaomi Smartwatch zu kaufen. Das könnten die Watch Faces sein. Muss es aber nicht. Das Design ist es bei mir jedenfalls nicht. Ich finde es wirklich ein bisschen peinlich. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe das auch gesehen. Ich habe eben schon in der Rios Wochensicht gesagt, dass ich da auf dem Retro-Trip bin. Nur deswegen kommen Uhren überhaupt noch für mich in Frage. Selbst Smartwatches. Ja, weil eine Uhr zu tragen ist mega retro, finde ich, ja. Aber ich habe dann nach so auch Automatikuhren geschaut, ja, und da hat mir eine sehr gut gefallen, ja. Die hätte ich mir fast gekauft, bis ich dann auf einmal gemerkt habe, dass dieses Design nur eine Nachahmung ist von einer Tag Heuer Uhr. Und dann habe ich das natürlich gleich sein gelassen, weil, Entschuldigung, also das ist mir einfach zu peinlich. Ich will hier Posing machen, ja. Eine Tag Heuer würde ich mir nicht kaufen, selbst wenn sie 100 Euro kosten würde, ja, aus dem Grund wegen dem Image, ja. Das Design, wie gesagt, gefällt mir sehr gut, aber ich möchte das Design nicht haben, damit eben da, ja, niemand denkt, ich würde probieren, hier eine Tag Heuer billiger zu imitieren. Das ist einfach schäbig, sowas. Das ist peinlich, ja, und das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Ja, deswegen ärgert mich das, ehrlich gesagt, ziemlich. Die Xiaomi Smartwatch wäre sicherlich sehr weit vorne gewesen in meiner Gunst, ja. Der Dial, den man drehen kann, eben also dieser Knopf, den man drehen kann, wie an einer analogen Uhr, finde ich sehr, sehr, sehr genial. Also da, wie gesagt, werde ich mal gucken, wie das aussieht mit den Watch Faces und dann erstmal entscheiden, ja. Was mir auch sehr gut gefällt bei der Uhr ist, dass die Musik speichern und wiedergeben kann, vollständig unabhängig vom Smartphone, ja. Das finde ich sehr interessant. Dazu wird wohl auch wird auch wohl Bluetooth benutzt, ja. Und da kann man eben den Kopfhörer direkt mit der Uhr verbinden und von der Uhr direkt Musik abhören. Das finde ich mal genial. Und bringt dann auch wieder ein zusätzlicher Mehrwert, sag ich mal, für die Uhr. Wenn man jetzt zum Beispiel joggen geht, hätte man da ein komplettes System mit dabei, GPS-Track-Erfassung, eben die Schrittzähler etc., die Health-Funktionen, alles mit drin. Ich denke, da ist auch ein Herzfrequenzmesser mit eingebaut und Moment, da gucke ich gleich mal. Ja, ich glaube, da ist ein Herzfrequenzmesser mit drin. Und da kann man dann eben auch Musik hören damit, ohne dass man das Smartphone dabei hat. Das heißt, das Smartphone kann man getrost daheim lassen bei dem runden Joggen. Ja, und los geht's. Finde ich faszinierend, finde ich super. Was will man mehr von einer Smartwatch? Und jetzt werde ich einfach mal abwarten. Es wird auch noch sowieso die Frage sein, wird diese Smartwatch in Europa erscheinen? Wenn ja, wann? Auch das ist natürlich noch eine Frage, die in den Sternen steht. Auch sehr hohe Erwartungen habe ich an die Honor Magic 2 Watch. Die soll bis Ende des Jahres 2019 eben starten. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich warte natürlich hier auch auf eine Stellungnahme wegen den Watchfaces, denn bisher sind die Watchfaces, die angeboten werden, gerade so okay. Ich möchte da aber mehr Freiheiten haben, weil ich möchte auch verschiedene Watchfaces haben. Obwohl es da zwei Stück gibt, die mir sehr gut gefallen, möchte ich da doch mehr Auswahl haben und möglicherweise auch selbst was kreieren. Das wäre mir sehr wichtig. Auch diese Uhr soll wohl, soll wohl GPS mit drin haben, AMOLED-Panel und eine Woche Batterielaufzeit haben. Auch das ist schön. Es wird das LightOS zum Einsatz kommen, was eben nicht kompatibel ist mit dem Wear OS logischerweise, aber was eben dafür sorgt, dass die Grundfunktionen vorhanden sind, trotzdem wenig Strom verbraucht wird. Und eine Woche Batterielaufzeit, das ist schon ein Wort für eine Smartwatch. Das erinnert mich schon an Pebble-Zeiten. Ja, wenn die Health-Funktionen funktionieren, alles dabei ist, dann wird das sicherlich sehr gut. Aber wie gesagt, die Erwartung habe ich an das Display, dass es sehr, sehr gut sein muss, ja, bei dieser Watch. Und dass eben hier die Watchfaces anpassbar sind. Ich bin gespannt drauf. Und auch hier natürlich die Frage, wann wird das die Uhr erscheinen? Ende des Jahres soll sie rauskommen. Ob sie gleich in Europa erscheint oder nicht, wird sich dann eben zeigen. Wäre eine perfekte Ergänzung zu meinem Honor Magic, zu meinem Honor View 20. Und mal gucken. Eine nette Spielerei, für die ich eigentlich keine Verwendung habe, aber okay. Und dann kam noch was anderes diese Woche rein. Das war eine Geschichte, es war zu erwarten, aber man fragt sich, warum nur? Ja, Google kauft Fitbit. Und Fitbit ist ja einer der bekannteren Smartwatch-Hersteller. Und der wird jetzt eben übernommen. Hier, klar, bei Fitbit war das Schwergewicht immer drauf, der Hauptschwerpunkt war immer auf Fitnesstraining, aber durch die verschiedenen Arten der Uhren, kann man sagen, sind es ganz normale Smartwatches geworden. Und die haben da sich eigentlich noch relativ großer Beliebtheit erfreut. Anscheinend aber nicht so großer Beliebtheit, dass die was reißen konnten, denn der Firma, sage ich mal, geht es jetzt nicht so blendend. Die Firma hat übrigens Pebble ja damals gekauft, die haben die übernommen und jetzt geht quasi Pebble zusammen mit Fitbit an Google. Und die Reaktionen darauf sind alles andere als positiv. Ja, es gibt eigentlich zwei Seiten und beide sind nicht sehr begeistert von dieser Übernahme. Die einen machen sich natürlich Gedanken um die Daten, die jetzt eben zu Google abfließen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ja, also wenn ihr Google-Fans seid, ist das natürlich kein Problem, logisch. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie viele Menschen sich eine Fitbit gekauft haben und eventuell Google hassen. Und jetzt kommt auf einmal Google und nimmt die ganzen Health-Daten, die da mit drauf sind, ja, die übernehmen die ja mit. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt Google Daten geliefert. Ja. wenn ihr schlau seid und das nicht wollt, dann geht ihr jetzt noch hin und löscht alles, löscht euren Fitbit-Account und alle Daten bei Fitbit, die über euch gespeichert sind, noch bevor dieser Kauf technisch umgesetzt wird. Das wird allerdings, denke ich, nur wenige Tage, bestenfalls wenige Wochen dauern. Also macht es am besten sofort, ja, wenn ihr das nicht wollt. Aber eben, da merkt man das ganz klar, dass wir hier auf zwei verschiedenen Ebenen auch sind. Die einen, die sagen, ja klar, Google, natürlich, habe ich kein Problem damit. Ich habe ja auch Android und alles Mögliche. Ja? Und dann die Leute, die eben sagen, ich möchte Google so wenig Daten wie möglich geben. Manche Leute finden es offenbar sehr, sehr schwierig, Google die Health-Daten zu geben. Ja, was immer das auch bedeutet. Ja, ich finde das eigentlich kein großes Ding. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, aber andere Leute finden das ein großes Ding und die haben eben jetzt ein Problem. Genau dasselbe war ja auch mit der Übernahme von Nest, als dann die Leute gesagt haben, na toll, jetzt hat Google hier Zugang zu meiner ganzen Wohnung, ich will nichts von Google mit Google zu tun haben und jetzt ja, ist es auf einmal so. Ich meine, so ist halt die Welt, ja, man kann sich gegen Übernahmen eben nicht unbedingt immer wehren und so ist das nun mal, also auch wenn ich da jetzt kein großes Problem drin sehe, bei dieser Seite, gibt es noch die andere Seite, ja, die sich dann jetzt eben fragt, was passiert denn jetzt eigentlich mit Fitbit, ja, was wird jetzt kommen, ja, ich meine, wir hatten jetzt hier dieses Wear OS, ja, was eben nicht so ganz eingeschlagen hat. Hier heißt es in dem Artikel, muss ich sagen, kann ich auch nicht ganz von der Hand weisen, dass Wear OS ein Wrack ist. Ja, ein Wrack. Es ist erfolglos, es ist stiefmütterlich behandelt, auch von Google. So, und jetzt kommt Google und kauft Fitbit. Was verspricht sich Google davon? Was passiert mit Fitbit? Also viele Leute haben schon Angst davor, dass Wear OS auf einmal auf Fitbit-Geräten läuft, ja. Und andere wiederum haben Angst, dass das Wear OS jetzt komplett weg ist vom Spielfeld und Google komplett auf das Fitbit-System quasi umsteigt, ja. Also wie auch immer, es stellt sich auch die Frage, was will Google mit Fitbit überhaupt? Wollen die jetzt wirklich eine Pixel-Smartwatch rausbringen? Letztens war es ja auch wieder Gerüchte, kurz vor diesem Made-by-Google-Event, dass es habe ich ja auch berichtet, dass es hier eine Pixel-Smartwatch geben soll. Auch das hat sich schon wieder als falsch erwiesen. Schon seit 2 Jahren halten uns hier irgendwelche Quellen zum Narren, wenn die immer behaupten, dass es einen Pixel-Watch gibt. Ja. Soll es die jetzt doch wieder geben oder was ist da los? Ja. Für mich ist dieser Kauf nicht ganz klar. Das kostet sehr viel Geld, auch für Google. Zweifelhafter Nutzen, zweifelhafte Probleme für Google Fit, für Fitbit-Nutzer. Und ich kann eigentlich nur sagen, mich anschließen an viele Experten, die jetzt gesagt haben, bei diesem Kauf gibt es nur Verlierer, weil niemand erwartet, dass durch diesen Kauf irgendetwas Vernünftiges dabei herauskommt. Ja, ganz ehrlich. Und okay. Aber Google ist halt nicht im Wear OS-Geschäft aktiv mit dabei, oder beziehungsweise im Smartwatch-Geschäft aktiv mit dabei. Und deswegen kann man ja auch nicht sagen, Himmel, was wird jetzt aus den Google Watches? Es gibt keine Google Watches. So, ich komme auch jetzt gleich zu den News. Die Amazon Echo-Geräte zurücksetzen und den Werkszustand wieder zu resetten, das ist etwas, was gar nicht so selbstverständlich ist mit der Funktion, wenn man zum Beispiel keinen Zugriff auf die App hat und das Gerät nicht aktiviert ist. Das ist zum Beispiel so, wenn ihr ein Alexa-Gerät gebraucht kauft, ja, hat sich jetzt nicht hier Echo eingeschaltet, so, wenn ihr das gebraucht kauft, so ein Echo, ja, dann würde ich auf jeden Fall, bevor ihr irgendetwas macht, ja, dieses Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Und wie das funktioniert, das wird ganz gut in einem Artikel erklärt, den ich hier auch verlinkt habe. Wird jetzt nichts bringen, das hier im Einzelnen zu sagen, weil es für jede Generation von Echo-Geräten anders funktioniert. Ja, und deswegen einfach mal in den Artikel reingucken. Dort ist alles ziemlich gut erklärt. Uliphone, das Armor 7 ist jetzt im Kommen. Ich habe ja vor zwei Ausgaben berichtet über dieses über ein älteres Uliphone. Das war sogar mit beim Iron Man und hat alles überstanden. Trotzdem, dass es so günstig ist, ist das eins der robustesten Smartphones überhaupt gewesen. Bei einem sogar mit einer Antenne für PTT, also für diesen Funkstandard, sodass ihr auch wirklich noch ein Funkgerät mit dabei habt. Ja. Ganz interessant für Geocacher übrigens, die immer noch diesen diese PTT nutzen. Aber jetzt kommt dieses Uliphone Armor 7 Gerät raus. Und das sieht schon mehr aus wieder wie ein herkömmliches Smartphone. Auf den ersten Blick sieht man das nicht, dass das ein ausgesprochenes Outdoor-Gerät jetzt ist. Wenn man genauer hinguckt, sieht man natürlich die Umrandung. Das ist so ein sogenanntes Rugged Phone, ja, was dann eben auch für die Stabilität sehr stark erforderlich ist. Ich hoffe, dass dieses Aussehen jetzt nicht auf Kosten von der Robustheit geht, weil es gibt einfach auch physikalische Dinge, wenn zum Beispiel der Rand nicht breit und dick genug ist, dann ist das Display halt beim Fall eben auch direkt ungeschützt. Und ganz ehrlich, wenn ein Display auf den Boden kracht, dann ist es normalerweise kaputt, egal was für ein Glas da verwendet wird. Ja. Wenn eben ein dicker Rahmen drum ist, wie zum Beispiel bei so einer G-Shock-Uhr, ja, dann passiert dem Display gar nichts, weil das Display, also das Glas, gar nicht erst den Boden berührt. Und dann werden die Kräfte durchaus eben auch besser verteilt auf den ganzen Rahmen und oftmals übersteht dann eben das Gerät den Sturz ohne Problem. Wie das hier funktioniert, so weiß ich nicht genau. Es bleibt zu hoffen, dass eben der gute Ruf von Uliphone hier, von diesem Uliphone, nicht kaputt gemacht wird. Erfreulicherweise wird es ziemlich günstig sein. Es kostet regulär $549. Es gibt einen Zeitraum bis zum 10. November auf banggood.com gibt es für $369 das Gerät zu kaufen. Also da könnt ihr ein Schnäppchen machen. 48 Megapixel Triple-Kamera hat das Teil integriert und das hat auch einen Helio P90 Prozessor. Die Kamera spalten sich auf in eine 16 Megapixel Kamera für Nachtfotografie, 8 Megapixel Telefotokamera und eine 48 Megapixel Ultra Clarity Kamera, ja, die eben dann den Rest der Aufnahmen liefert. Also nicht schlecht. Man darf also einige gute Aufnahmen erwarten von diesem Gerät. 128 GB Speicher, das ist für ein Outdoor-Gerät erfreulicherweise mal auch normal, ja, cool. Ja, und 6,3 Zoll Display FHD Plus, auch das finde ich sehr, sehr schön mit Waterdrop Notch, so dass hier auch eine vernünftige Displaygröße vorhanden ist. Der Akku mit 5500 mAh ist auch nicht schlecht. Das dürfte für etliche Zeit ohne Aufladen funktionieren. Wer dann aufladen muss irgendwann, logischerweise, ja, der kann auch mit 10 Watt Wireless aufladen. Front-Facing-Kamera ist übrigens 16 Megapixel, was eigentlich ausreichend sein soll. GPS, GLONASS, Beidou und Galileo-Navigationssysteme werden unterstützt. Von daher wird auch hinsichtlich, besonders von Galileo, eine ziemlich genaue Ortung mit dem Smartphone möglich sein, was eben für Outdoor-Aktivitäten wie Geocaching und so weiter unabdinglich ist. NFC und Google Pay wird ebenfalls unterstützt. Android 9 wird ausgeliefert. Man darf ein Update erwarten auf Android 10, aber erstmal mit Android 9. Damit muss ich sagen, ist das Gerät eine sehr interessante Geschichte. Was hier übrigens extra erwähnt wird, ist, dass das Ulefone Armor 7 auch den Band 71 von T-Mobile unterstützt, der eben es ermöglicht, auch Signale in etwas weitere Entfernung zu empfangen und senden, ja, so dass man mit diesem Gerät eventuell noch Empfang kriegt, wenn man mit anderen Geräten ohne dieses Band 71 möglicherweise keinen Empfang mehr kriegt. Das hängt aber natürlich auch von den Gegebenheiten ab, wo ihr unterwegs seid. Ja, also, das ist eine schöne Sache. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir so ein Gerät nicht mal als Zweitgerät holen soll, weil mein GPS-Navi für Geocaching ist jetzt bald hin. Ja, ich habe da extra so ein kleines Outdoor-Navi von Garmin. Ja, und der hat jetzt schon viele, viele Jahre auf dem Buckel. Ja, und der da schreit quasi nach Ablösung. Und da bin ich eigentlich sicher, dass ich nur noch ein Outdoor-Smartphone nehmen werde zum Ersetzen von diesem Gerät. Und da käme mir zum Beispiel das Armor 7 oder der Vorläufer vielleicht, muss ich mal schauen, ganz recht. Das Ulefone Armor 7 zeigt aber auch die Power des neuen MediaTek-Prozessors Helio P90. Der schneidet nämlich gar nicht so schlecht ab. Ja? Und auch das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Ich finde, auch ein Outdoor-Gerät muss eine gewisse Leistung bringen, damit man flüssig arbeiten kann. Vielleicht ist das so ein Helium P90-Prozessor vielleicht ein kleines bisschen overpowered für ein Smartphone für Outdoor. Außer man nimmt das Gerät, und das ist nämlich eben wieder genau die Geschichte, was eben die meisten Leute machen werden, nicht zwei Handys haben, eins nur für Outdoor und eins nur für so, sondern die werden damit alles machen wollen, und genau da ist dann die Stärke. Mit diesem Gerät kann man genauso gut ein Spielchen wagen, ja, als auch eben die normalen GPS-Programme nutzen unterwegs, und damit wird es ein echtes, vollwertiges Smartphone, ein richtiger Allrounder. Und die Werte, die eben mit dem Helio P90 erzielt werden, sind durchaus sehr, sehr gut. Und hier hat das Ulefone Armor, Armor 7 einen bei AnTuTu 210.472 Punkte bekommen. Ja? Und das ist sehr, sehr gut. Ja, also zum Vergleich, die Snapdragon 7-Serie, die Geräte mit den Prozessoren haben etwa 170.000 Punkte erreicht, also deutlich mehr hat dieses das Helio P90, und von daher ist es auch eben für viele andere Sachen geeignet. Und ja, das Teil ist übrigens auch wasserfest, ja, das kann für 30 Minuten, so die Angabe, 1,5 Meter unter Wasser sein, also schnell mal ein Bild unter Wasser machen müsste funktionieren. Es ist mit IP68 und IP69K Standards gegen Wasser und Schmutz gesichert. Somit dürft ihr also damit einiges machen. Außerdem ist es kompatibel mit dem MIL Standard 810G. Das heißt, das Teil ist für den krassesten Einsatz eben gedacht, und wenn er damit mal ins Wasser fällt, dann passiert da nichts weiter. Das Ding könnt ihr auch im Sand benutzen. Also es mag ich mag solche Sachen, die länger halten als man selbst, ja. Draußen, dann weiß man wenigstens, dass die Ausrüstung, dass man sich da keine Gedanken mehr drum machen muss, ja, und um sich selbst kümmern kann, ja. Wenn man aufpassen muss, dass man nicht ins Wasser fällt, weil man ein Smartphone dabei hat für 1.000 Euro, dann muss ich sagen, ist es schlecht, dann wird man nervös, und es ist gar nicht gut. Jo. Dann lasse ich das auch mal gut sein. Vielleicht noch eins, klar, 8 GB RAM dürfte hier natürlich obligatorisch sein. Ansonsten würde ich das gar nicht mehr erwähnen, das Gerät. Ja. Also bei mir werden nur noch Geräte erwähnt, die auch wirklich nutzbar sind, vernünftig nutzbar sind. Das Realme X2 kommt nach Europa, ja, genau. Und jetzt sagt ihr ja, Moment mal, ich habe doch eben gesagt, ich nehme nur High-End-Geräte durch erwähnen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Geräte mit genug RAM, dass sie richtig funktionieren. Ja? Und genau das macht das Realme X2 hier eben auch mit dem Snapdragon 730G-Chipsatz. Ja? 6,4 Zoll FHD-Plus-Screen, 32-Megapixel-Selfie-Kamera, Quad-Cam integriert, ja. Einzelheiten sind interessant. 4000 mAh Akku, 30 Watt Fast Charging, NFC, Dolby Atmos, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss und Under Display Fingerprint Scanner. Ja, kommt mit Android 9 und dem Color OS 6. Mit der Option natürlich auf die Color OS 7 Updates. Ja, ganz klar. Damit kommt ein neues, Mid-Range Gerät nach Europa, das eben auch an dem High-End-Genre schon langsam anfängt zu kratzen für sage und schreibe 300 Euro. Also das ist ein absoluter Preisrenner, wird erstmal erscheinen in oder ist bereits erhältlich in Spanien, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal und Großbritannien. Also dürfte es für euch überhaupt kein Problem sein, euch das Teil zu bestellen. Das Teil kommt auch mit 8 GB und 128 GB Speicher, so wie sich vernünftige Smartphones gehören. 300 Euro, Leute, 300 Euro, 8 GB, 128 GB Speicher und Quad-Cam. Was will man da noch mehr haben? Realme X2. Ist, glaube ich, hier neu dann auf dem europäischen Markt, wenn ich das richtig sehe. Genau, also Wahnsinn. Finde ich cool. Wieder ein neuer Preiskracher in Deutschland. Übrigens Deutschland. Nachdem sich offenbar noch nicht herumgesprochen hat, dass Rumänien zur EU gehört. Das Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro ist ja bereits in Rumänien gestartet. Das heißt, das Teil ist bereits schon seit etlichen Wochen in Deutschland, in Europa erhältlich. Ja, so, ne? Weiß nicht, warum die Presse immer schreibt, dass es jetzt in Europa Mitte November vorhanden erhältlich sein wird. Nein, es ist bereits in Europa vorhanden, bekommen, ja, dank EU. Aber gut, wer es halt jetzt schwarz auf weiß dann möchte, ja, Mitte November kommt das Mate 30 und Mate 30 Pro auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz und Großbritannien heraus. So, das wurde jetzt offiziell bekannt gegeben. Das Gerät wird mit EMUI 10 basierend auf Android 10 ausgeliefert, ohne Google Mobile Services und kommt mit den Huawei Mobile Services auf den Markt. Yay! Cool. Für mich eigentlich auch ein Kaufargument. Die technischen Daten einzeln vorzulesen, spare ich mir jetzt. Das habe ich auch schon mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal gemacht. Kurz zu den technischen Daten. Das geilste und beste Handy, das man momentan für Geld auf dem Markt kaufen kann. Punkt, aus, Ende. So, nächster Punkt. Mate 30 schafft beim Angebotsverkauf zeitweilig 100 Millionen Geräte pro Minute, Leute. Pro Minute ist das der Wahnsinn. Für eine ganz kurze Zeitspanne, nämlich so lange, bis alle von diesem Angebot weg waren, hatte hier Huawei einen Sonderverkauf gemacht. Ja, das Mate 30 5G und Mate 30 Pro 5G, ja, mit einem Anfangspreis, also für das günstigste Modell, von $710. Und zwar konnte da Huawei dieses Angebot nur von 10.08 am bis 10.15 am aufrechterhalten. Und in dieser Zeit wurden durchschnittlich 100 Millionen Mate 30 5G-Geräte pro Minute verkauft. Ist das nicht der Hammer? Ja, Das ist der absolute Hammer. Das heißt, in dieser kurzen Zeitspanne von 10.08 Uhr bis 10.15 Uhr wurden 700 Millionen Geräte verkauft. Oh, boah. Das da bleibt einem doch wirklich die Spucke weg. Ja. Irre. Auch hier schenke ich mir natürlich jetzt die weiteren technischen Daten. Das 5G ist etwas besser ausgestattet, auch die kleinste Konfiguration, ja, als die größeren, und hat auch einen schnelleren Prozessor. Der Kirin 990 5G ist nochmal, ich würde sagen, deutlich schneller als der normale Kirin 990. Sehr faszinierend. Also ist schon ein Ding. Huawei hat auch ein neues Tablet durchsickern lassen. Ja, da kommt was. Leider gilt auch hier, wobei hier kann ich das noch nicht mal so sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht auch aus wie ein iPad, und leider wird es auch in der Presse so dargestellt. Natürlich, ne, vor allem in der US-Presse, ne, Huawei's bringt ein iPad Pro mit Hole-Punch-Display. So ein Quatsch, ne? Aber gut, okay, was soll's. Das MatePad Pro kommt jedenfalls auch mit einem Stift, einem recht klaren Design und eben einem Punch-Hole-Kamera im Screen, was ich ziemlich gut finde. Damit sind gleichmäßig rund um das Gerät relativ kleine Bezels vorhanden. Ich finde es richtig, dass es trotzdem noch Bezels gibt. Die sind bei einem Tablet, denke ich, schon erforderlich. Aber sie sind so, dass es, dass sie gerade so groß sind, wie es unbedingt sein muss. Und auch hier gibt es einen Keyboard-Aufsatz dafür, ja, so dass man hier auch richtig mit einer normalen Tastatur arbeiten kann. Insgesamt finde ich die Teile ganz, ganz interessant. Ich bin gespannt, was die dann letztendlich kosten werden. Das ist noch nicht klar. Und die Leistungsdaten würden mich natürlich auch sehr interessieren, aber die stehen noch nicht fest. Ob da ehrlich gesagt Google Services drauf sind oder nicht, interessiert mich kein bisschen mehr. Ich habe damit schon abgeschlossen. Mehr würde mich eben der Preis interessieren. Ich befürchte, dass der Preis nicht ganz so günstig sein wird, wie vielleicht erwartet, sondern eher tatsächlich in dem Apple iPad Preisbereich. Was die technischen Daten anbetrifft, auch Huawei spart da bei den Tablets schon ziemlich, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Eigentlich sollte ja ein Tablet mehr Power haben als ein Smartphone, aber okay, gut. Ja, die globale Smartphone-Verkäufe, da liegen jetzt auch Zahlen vor für das Quartal 3 2019, trotz der US-Erpressung von Huawei, ungebrochen stark. Huawei legt sogar noch zu, ja, screw you USA, könnte man dazu sagen, ja, denn Huawei ist auf Platz 2 hinter Samsung. Trotzdem muss man sagen, hat es schon Wirkung gezeigt. Das räumt auch Huawei ein, denn eigentlich haben die Experten hier fest damit gerechnet, dass Huawei in diesem Quartal die Marktführerschaft übernehmen wird von Samsung. Das heißt, Huawei wird Platz 1. Aber das wurde natürlich verhakelt, ja. Und von daher, ja, ist es nun mal so, dass Samsung einen Marktanteil hat von 21,3% und Huawei 18,2%, wobei Samsung leicht zurückgegangen ist, Huawei gestiegen ist, also quasi 1% weniger bei Samsung und tatsächlich genau 1% mehr bei Huawei. Apple hat auch zugelegt, sogar noch etwas mehr, 1,3% mehr Marktanteil mit 12,4% und Xiaomi auf Platz 4 dann mit 8,8%, Oppo 8,0% und Vivo 7,6%. Alle anderen Firmen, die es auf der Welt gibt, zusammen 23,5%. Und da das so viele sind, spaltet sich das dann alles in kleinere Prozentzahlen auf, sodass eben ihr mit einem komfortablen Vorsprung, muss man sagen, ja, Samsung der Marktführer ist mit 21,3% eben und Huawei mit 18,2% gleich dahinter und dann eine riesen Lücke klafft bis zu Apple. Das ist hier, glaube ich, auch deutlich geworden, aber auch deutlich, dass Apple wieder zugelegt hat im letzten Quartal. Interessant. Angeblich soll auch Huawei kurz vor der Wiederaufnahme von Geschäften mit Google stehen. Ehrlich gesagt, wie schon gesagt, das ist mir eigentlich wurscht. Ja? Ich finde es sogar mittlerweile etwas schade, wenn sich das bewahrheiten würde. Aber es sieht wohl so aus, dass diese Information ist auch vom US-Sekretär von ja, US Secretary of Commerce, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann, Wirtschaftsminister, ja, ich glaube Wirtschaftsminister könnte man sagen, Wilbur Ross, rausgehauen worden, diese Nachricht, indem er eben sagt, dass die Lizenzierung an US-Firmen für Huawei bald kommen. Ja, und über 200 Anfragen hat man bekommen und wie viele davon durchgehen, ist dann eben unklar, das wird dann entschieden halt, aber alle gehen davon aus, dass eben Google die Erlaubnis erhält, mit Huawei wieder zusammenarbeiten und damit würden dann auch wieder die Google Services zurückkommen auf die neuesten Huawei Geräte. Und ich hoffe, da gibt es auch eine Möglichkeit, dass man sagen kann, nein, das will ich nicht. Ich will die Huawei Mobile Services weiter nutzen, nicht die Google Services. Das wäre doch mal was. Allerdings, ehrlich gesagt, ich bezweifle das, weil so in der Presse liest man ja dauernd nur, dass es unbedingt erforderlich ist, dass alle nur die Google-Dienste wollen. Ja, komischerweise auch diese Woche wieder bei den vielen Artikeln über die Amazon Fire Tablets, da ist es offenbar kein Problem, dass da keine Google-Services drauf sind, ja. Keine Ahnung, also, ne? Das sieht man mal, wie schizophren diese ganze Berichterstattung ist, ja. Auf der einen Seite sagt man, oh, Huawei, die sind tot ohne Google-Services, ja. Und nebenbei so, ja, hier das neue Fire-Tablet ist total gut geeignet für den normalen Consumer, wunderbar, alles, was man braucht. Und der hat auch keine Google-Services, ja. Nix, kein Play Store, nix, ja, und trotzdem alles wunderbar. Tja, so ist das, ne? Genau, das eine sind die Guten, das andere sind die Bösen. Uiuiui. Honor View 30, auch V30 genannt, da ist jetzt das Design durchgesickert und nächsten Monat schon soll es soweit sein, da soll das Telefon rauskommen. Man sieht hier eins deutlich, auch hier ist so ein Punch-Hole Display drin, das heißt, auch hier ist das so eine Kamera, die quasi in der Bar ist, aber nicht oben als Notch, sondern eben als Punch-Hole, aber das ist ein bisschen breiter. Zumindest schätze ich mal, wird es bei dem Pro-Modell so sein, ja, ob es bei dem V30, es gibt ja jetzt zwei View 30 dann, ja, View 30 und View 30 Pro, und da wird sich das zeigen, oh, ich tippen mal, dass das nur für das View Pro ist mit dem etwas breiteren, weil dort noch zusätzliche Elemente drin untergebracht sind. Und so sieht man das also schon mal. Von den technischen Daten weiß man momentan nur 4000 mAh Akku. Das Pro wird einen 4200 mAh Akku haben, 40 Watt Fast Charge und 15 Watt Wireless Charging. Und man erwartet, dass eben der Preis nicht höher als $420 sein wird für das kleinste V30. Wie das sich bei uns in Euro umsetzt, weiß ich nicht genau. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ja auch das View 20 doch relativ happig war, muss ich sagen, im Vergleich dazu, wenn man das mit anderen Geräten jetzt vergleicht von Honor. Also ich würde mal das sagen, vielleicht 499 fängt es an, ja, und dann vielleicht 599 oder sogar 699 für das V30 Pro würde ich das schon mal ansiedeln, ja, oder zumindest mal so zwischen 599 und 699, so irgendwo dann zwischendrin, ja. Wäre natürlich schön, wenn alle Geräte von der View30-Reihe unter 600 Euro bleiben würden, also 599 als Maximum. Das wäre natürlich schön, aber mal gucken. Wie gesagt, offiziell wird es wohl jetzt vorgestellt nächste Woche. Wird vorgestellt jetzt im November. So, dafür ist es vorgesehen, der Launch. Und das werden die auch sicherlich einhalten. Ich schätze mal, es wird dann auch bald soweit sein. Razer bringt das Gamepad für Android raus. Hauptsächlich natürlich für seine eigenen Smartphones, aber so wie das aussieht, dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass auch andere Geräte damit benutzen sind. Und das Ganze erinnert einen ein bisschen an so Nintendo Switch Controller-Paar, ja, links und rechts, ja, sind also zwei Analog-Sticks, ein Digital-Pad links und vier Eingabetasten angeordnet rechts, Start- und Select-Taste und natürlich Schultertasten oben links und rechts. Und das Ganze wird dann eben für die Android-Geräte zur Verfügung stehen, für $100 von Razer. Jungle Cat nennt sich dieses Gamepad. Und da wird auch das Smartphone quasi reingeklemmt in die Mitte sozusagen, ja. Und die Cases, die es dafür gibt, wobei ich nicht weiß, ob die unbedingt erforderlich sein müssen, ja. Ob man das nicht auch ohne dieses Case spielen kann, die gibt es für das Razer Phone 2, für Samsung Galaxy Note 9, für das S10 Plus. Da muss man mal gucken, vielleicht geht es eben auch mit anderen Geräten ohne dieses Case, aber da weiß ich noch zu wenig drüber. Ich denke, da wird ein Test auch bald folgen von einschlägigen Android-Seiten. 100 Euro sind schon eine ganze Menge Kohle, das muss man auch bedenken, wow. Mal gespannt, ob das überhaupt einen großen Anklang findet. LG bringt ein neues Pad raus, ein LG G-Pad 5, 10,1 Zoll mit 8200 mAh Akku. Da ist jetzt schon alles Mögliche geleakt worden. Riesen Bezels oben und unten, mein lieber Mann, das sieht aus wie 2010. Wow, das sieht fast aus wie mein altes Samsung P1000 Tablet, das ich hatte. Mein lieber Mann, die trauen sich was. Auch bei den technischen Daten zieht es einem nicht unbedingt die Schuhe aus. Zwar ist ein Qualcomm Snapdragon 821 Chip drin, was ja eigentlich noch okay ist. Ja. 10,1 Zoll Full HD Display, 19:10 Format, okay. Ein 8 Megapixel Kamerasensor und 5 Megapixel Front-Facing, das ist auch also, mein lieber Scholli, schlechter geht's wohl nicht mehr, ne? USB Type-C gibt auch was so mit LTE, für die von dieser Ausstattung mit RAM ist hier noch nichts groß bekannt. Aber ich muss sagen, angesichts dem, was man so liest, habe ich kaum Hoffnung, dass das wirklich eine interessante Ausstattung ist. Für die meisten leider wird das wohl dann, wie bei LG momentan üblich, ein Ladenhüter, genau. So, und dann haben wir noch das Xiaomi Note 10 und 10 Pro. Das sind nämlich jetzt auch die technischen Daten enthüllt worden. Ja, so sieht's aus. Was ist da eine besondere Ausstattung? Naja, eine, was auch immer, Penta-Kamera-Setup. Moment mal, Penta? Was heißt denn das jetzt? Langsam wird es lächerlich. Können die das einfach mal in Zahlen ausdrücken? Weiß nicht, das ist, glaube ich, 5 Kameras, oder? Penta? Mein doch, ja, 5, ja, genau. 5 Kameras. Ja. Okay. Mit einem 108-Megapixel-Sensor als primärer Kamerasensor und dann halt noch ein paar andere zusätzlich. Ja. Ich spare mir das jetzt. 780 Snapdragon G-Prozessor kommt da zum Tragen. Und wie ihr ja wisst, das ist die Midrange-Reihe. Ja. Und dort kommt eben die 6 GB RAM und 128 GB Storage zum Einsatz. Ja. Außerdem wird das Gerät auch mit einem zweifach optischen Zoom ausgestattet sein. 4000 mAh Akku runden das Ganze dann ab. 30 Watt Fast Charging. NFC, 3,5 mm Klinkenstecker und ein IR-Plaster ist dran. Gar nicht so schlecht übrigens. Vielleicht mache ich da mal eine Sendung speziell über diesen über die IR-Funktion. Ich kann nämlich zum Beispiel mal im U20 meine ganzen Geräte daheim steuern. Yay. Dann das Pro hat einen größeren Bildschirm. Also während das normale Note 10 ein 6,4 Zoll Display hat, hat das Note 10 Pro ein 6,7 Zoll Display mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und ein 855 Plus Snapdragon Prozessor. Also momentan der schnellste Snapdragon, den es gibt. Trotzdem merkt man hier den Midrange-Bezug, weil auch hier sind nur 6 GB RAM und 128 GB Speicher hier angegeben. Ich weiß nicht, ob es von dem Pro vielleicht auch noch eine andere Version gibt. Hier muss man mal warten, bis es dann auch tatsächlich erscheint, ob es da vielleicht noch was gibt. Ich meine, es wäre schon zu wünschen. Ich denke auch, dass es nicht zu viel verlangt. Hier ist bei der Kamera allerdings ein fünffach optischer Zoom dran, ja, statt dem zweifach optischen Zoom. Auch das ist eine interessante Änderung. Erfahrungsgemäß sind diese Geräte wirklich sehr, sehr günstig. Ja, also da darf man wirklich einen Preis so um die 400 Euro erwarten. Ja, nicht schlecht. Microsoft vielleicht sogar noch niedriger, also ja, 400 Euro war schon hochgeschätzt. Ne? Microsoft bringt übrigens jetzt eine komplette Office-App für Android raus. Ja, genau, eine komplette Office-App. Die einzelnen Programme gibt es ja schon, aber jetzt gibt es eine App, die Word, Excel und PowerPoint in einer App beinhaltet. Und es gibt immer noch Leute, die nutzen tatsächlich Microsoft Office. Ja, ja, gibt's. Und vielleicht wollen die nicht wissen, dass es auch Open Office auf Android gibt. Aber egal, ja. Hat auch seine Vorteile, muss man ganz klar sagen. Ist auch optisch gut gemacht. Ist eine Alternative zu den Google-Apps. Allerdings nicht, wenn man hinsichtlich jetzt auf diese ganzen Querelen mit USA und China und so weiter guckt. Denn Microsoft ist ja auch eine US-Firma. Von daher gilt dann für die im Prinzip genau dasselbe, wie auch für Google gilt. Das heißt, auch für Europa ist da ein riesengroßes Fragezeichen, ob man das natürlich überhaupt tun soll. Aber wie gesagt, eine gute Alternative zu den Google-Diensten ist es definitiv, wenn man darauf keinen Wert legt. Ist eine einfache, schnelle Bedienung und natürlich die vollständige Kompatibilität zu Microsoft Office-Produkten, ja, die da eben mit drin sind. Außerdem müsst ihr mal gucken, da gibt es ganz günstige Abos, die ihr dort abschließen könnt, wo ihr jede Menge Cloud-Speicher auch kriegt und das ist manchmal doch lohnend. Also das ist wirklich schon sehr verführerisch, dieses Angebot, die es da gibt. Guckt euch das mal an. 2 Terabyte Cloud-Speicher zu erschwinglichen Preisen, das findet man nicht überall. Ja. Sony verkauft tatsächlich nur 600.000 Phones im ganzen Quartal. Das ist wirklich frustrierend, muss das sein. Das neue Gerät, das rauskam hier mit diesem etwas außergewöhnlichen Format, ja, wäre eine schöne Sache gewesen. Höher, dafür nicht ganz so breit. Finde ich immer sehr schön, wenn mal was Neues rauskommt. Aber hier haben eben die technischen Daten dann letztendlich nicht den Eindruck vermittelt, dass das ein hochwertiges Gerät ist. Die technischen Daten waren einfach für diesen Preis zu schwach. 6 GB RAM bei einem Flaggschiff in dieser Preisordnung ist einfach indiskutabel. Und so geht der ja, ich möchte fast schon sagen, Niedergang von den Sony-Smartphones weiter. Ich würde wirklich sehr gern mal wieder ein Sony-Smartphone kaufen. Ja, doch, würde ich wirklich sehr gerne machen, weil die, da habe ich mal gute Erfahrungen mitgemacht und die waren auch technisch mal richtig gut gestellt. Aber seit das eben hier nicht mehr der Fall ist, muss ich wirklich sagen, ist die Enttäuschung halt jedes Mal wieder ziemlich groß, wenn die ein neues Smartphone rausbringen. Und dann auch die Preise können dann eben nicht konkurrieren. Ich hoffe, dass das nächste Flaggschiff mit 865 Prozessor, an dem Sony jetzt angeblich arbeitet, dass das überhaupt noch rauskommt und wenn, dass die dann endlich mal zur Besinnung kommen und vernünftige technische Daten machen. Die Designs sind nicht das Problem, die Designs sind cool, die sprechen mich sogar an, ja, aber da muss Power da hinten sein. Wenn ich ein Gerät für so viel Geld kaufen muss, will, tue, mache, ja, dann muss das Ding die Creme de la Creme sein. Ja, da muss das richtig Power haben, dass auch die Konkurrenz in Schwitzen kommt. Ja. Und ein gutes Phone zu einem teuren Preis, das geht gar nicht. Wenn, dann muss es das beste Phone sein, zum besten Preis. Vor allem, wenn man so in Situation ist wie Sony, die immer wieder schwächeln und jetzt 600.000 Smartphones im gesamten Quartal 2009. Also, wenn die 1 Million Smartphones verkauft hätten im Quartal, 1 Million, ja, dann hätten die so viel Smartphones verkauft, wie Huawei Mate 30 verkauft hätte, innerhalb dieser Aktion, ja, also mal 100 in einer Minute. Also, versteht das, ja, also, das ist einfach, ja, extrem. Also die hätten, wenn man es mal sagt, die hätten in einer Sekunde hat Huawei mehr Smartphones verkauft als komplett Sony im ganzen Quartal 2019. Mate 30 5G wohlgemerkt. In einer Sekunde. Das seht ihr mal, wie groß da die Größenordnung sind. Das ist einfach, man kann es gar nicht mehr vergleichen. Das tut mir wirklich so leid für Sony. Die Qualität von den Geräten ist sicherlich sehr gut. Das war bei meinem Tablet Z3 Kompakt ist die Qualität über alle Zweifel haben. Das Ding ist der Wahnsinn. Ja. Aber eben technisch, ja, auch die beste Qualität. Wenn nichts mehr drauf läuft, dann läuft nichts mehr drauf. Die TikTok-App. Ja, ich hab's in der Rios Wochensicht schon ausführlich behandelt, deswegen hier nur ganz kurz. TikTok ist ja momentan unter Beschuss. Dreimal dürft ihr raten, von wem? Ach ja, USA, genau, weil TikTok aus China kommt. Eigentlich, ja, die Elterngesellschaft ist aber gar nicht in China ansässig. Trotzdem wird dieser App Zensur vorgeworfen, die aber nicht stattfindet. Ganz einfach. Jedenfalls nicht in diesen Bereichen, in dem vorgeworfen wird. In anderen Bereichen weiß ich nicht genau. Ja, ich wollte eigentlich TikTok-App der Woche machen. Die ist nämlich saugut, diese App. Ja, richtig gut. Die Filter und die Sonderfunktionen, da muss ich sagen, da kann ich schon verstehen, dass die so oft genutzt wird. Das ist wirklich der Hammer, was ihr da machen könnt. Per Knopfdruck. Irre Sachen. Wahnsinn. Allerdings, warum es ist nicht App der Woche geworden? Tja, weil halt so eine App mit den Inhalten definiert wird. Ja. Und was ich da bis jetzt gesehen habe, oh mein Gott, ist das ein Schrott. Also die App nicht, die App ist wirklich saugeil. Ja? Aber die Inhalte, also ich habe mir vorgekommen, als ob ich dort in einer Irrenanstalt bin. Ja? Dort ist ein Idiot nach dem anderen. Um Himmels Willen, was für Spacken dort, was für ein Dreck hochladen. Und ich habe gedacht, es geht immer schlimmer als Twitter, aber man soll sich ja merken, ne? Schlimmer geht immer und TikTok von den Inhalten her ist schlimmer. Oh mein Gott, was dort für ein Dreck ist. Und das erklärt es dann auch, was übrigens auch schon wie gesagt, gezeigt wurde oder gesagt wurde von mittlerweile doch einigen Experten, ja, Leuten, die sich damit beschäftigen, und das sieht man dann auch ganz klar, ist die Proteste in Hongkong werden dort keineswegs zensiert. Überhaupt nicht. Das ist eine glatte Lüge und das wissen die auch, die Leute, die das behaupten. Es ist nur Fakt, dass das keine Sau interessiert bei der Klientel von TikTok. Wenn man dort ein Auto hat, ein fettes, ja, mit ein paar hundert PS und drückt ein paar Mal aufs Gaspedal und hält das Smartphone an Auspuff und poste das Video, das kriegt dort gleich mal mehr Likes und Shares, als wenn ihr ein Video von irgendeinem Protest shared. Das interessiert dort niemanden. Die Leute sind dort offenbar anders eingestellt. Die wollen, ey, yo, Mann, ey, gib mir ein Steak und mein Karre, ey, boah, ey, geil, ey. Ja, so, okay, das erklärt's. Aber das will man ja nicht sehen, ne? Gut, guckt euch die Inhalte einfach an, dann werdet ihr sehen. Schade eigentlich um die geile App, aber ich gebe dort sofort auf, was Vernünftiges zu machen. Vielleicht, was meint ihr, soll ich dort mal was anfangen zu posten? Bisher habe ich es noch nicht gewagt, weil ich irgendwie, ich habe dort kaum was Vernünftiges gesehen, ja. Will Smith hat ein schönes Video gepostet, aber im Prinzip ist das auch nur Kram. Ne? Soll ich dort mal was posten? Was meint ihr? Was Nützliches vielleicht? Ja? Man hat 30 Sekunden Zeit, Videos. Boah, könnte man vielleicht kurze Anleitungen oder sowas machen? Ja? Oder denkt ihr auch, wie ich das im ersten Moment gedacht habe, oh Gott, das ist Perlen vor die Säue geschmissen dort. Im Play Store könnt ihr jedenfalls die TikTok-App herunterladen und, so wie es sich für eine vernünftige App gehört aus China, natürlich auch ohne Google. Ja, über den Huawei App Store, ja, über die Huawei App Gallery, dort gibt es auch ganz ohne Google Services. AMOLEDs Liebling, ja, wäre fast App der Woche geworden, aber das ist einer anderen App zugesagt gewesen, da gibt es leider nichts, aber AMOLEDs Liebling wäre doch eine App der Woche schon wert gewesen, muss ich sagen, ja. Die nennt sich PixOff. Für alle Leute, die AMOLED-Displays haben, werden diese App neue Möglichkeiten eröffnen. Und ich bin überzeugt davon, dass viele Leute diese App lieben werden. Denn was macht man mit dieser App? Strom sparen. Wenn ihr schon ein AMOLED-Display habt, dann könnt ihr nämlich mit der Anzahl der Pixel, die angesteuert werden, auch Strom sparen. Und hier gibt es sogenannte Patterns, die man belegen kann, um zum Beispiel, wenn man sagt, okay, normalerweise brauche ich die volle Auflösung des Smartphones nicht, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine bestimmte Anzahl von Pixels nicht aktiv haben. Ja? Dann sieht es natürlich grober aus, das Display, aber ihr spart jede Menge Strom damit. Und zwar jede Menge Strom, weil jedes Pixel bei einem AMOLED-Bildschirm, das nicht angesteuert wird, verbraucht auch keinen Strom. Ja? Genau gegenteilig zum LCD-Display. Dort ist es vollkommen egal, welche Farbe oder ob das aktiv ist oder nicht aktiv ist, da braucht das Display immer gleich viel Strom. Ja? Und beim AMOLED-Display eben nicht, wird ein Pixel nicht angesprochen, verbraucht es auch für diesen Pixel keinen Strom. Und somit könnt ihr dann durch eine Rasterung zwischendrin Pixel ausblenden lassen. Das Bild wird grober, aber ihr spart bis zum Beispiel, wenn ihr auf einem bestimmten Verfahren hier durchgeht, ja, könnt dann unten sehen, Testzone, wie das Bild dann aussieht, auch locker mal 88% Strom sparen beim Display. Und da das Display, wenn das Handy an ist, der Löwenanteil an Strom verbraucht, ist es auch richtig gut. Man kann also hier wirklich Pixel ausblenden und deswegen halt Strom damit sparen. Außerdem gibt es noch einen Night-Modus, ja, Wallpaper-Funktionen, Flip- und Pocket-Funktionen, wo dann eben auch das Display ausschalten, wenn ihr das zum Beispiel herumdreht. Manche Smartphones haben das schon eingebaut im System. Und für die, die es nicht haben, geht es eben auch mit diesem Programm. Ja, Notifications können an- und ausgeschaltet werden und so weiter, sodass ihr jede Menge Strom sparen könnt. Und manchmal werdet ihr feststellen, dass es gar nicht so schlecht wird. Ihr könnt sogar eigene Pixel-Patterns anlegen, wo ihr dann sagt, okay, das gefällt mir, das sieht gut aus, ja, das mache ich so. Dann könnt ihr eben so und so viel Pixels abschalten und könnt dann im Strom sparen. Also wie ihr wollt, könnt ihr das einstellen. Das finde ich einfach absolut faszinierend. Wenn ihr ein AMOLED-Display habt, holt euch das Teil mal und experimentiert halt mal rum. Es gibt auch Shortcuts, die ihr auf die ihr quasi auf euren Screen legen könnt und dann quasi per Knopfdruck verschiedene Stromspar-Modis einstellen könnt, wo ihr dann ruckzuck, auch wenn ihr sagt, okay, jetzt brauche ich aber mal die komplette Auflösung, per Klick, zack, habt ihr dann wieder alle Pixels auf dem Display drauf. Fantastisch. Okay. Dann gibt es noch eine App, und zwar, die nennt sich One Punch, ein kleines Spiel, voll eine auf die 12 im Anime-Style, ja, weil ihr ja nette Menschen seid, ne, prügelt ihr auch virtuell natürlich nicht gegen andere Chars, ja, sondern ihr dreht durch mit virtuellen Gegenständen, wie beispielsweise Punching Balls, Sandsäcke oder auch mal Schneemänner, ja, die ihr so richtig verprügelt und dafür natürlich auch mit Combo-Moves unglaublich viele Punkte einsammelt. Und natürlich, wie es gehört, ja, könnt ihr das auch mit super süßen Anime-Chars machen, ja, auch mal im Cat-Girl-Outfit, ne? Und so richtig draufkloppen. Ne? Was Besseres gibt's ja gar nicht, könnte man meinen. Aber auch das hat's nicht geschafft zur App der Woche, denn es kam heute niemand an der App der Woche vorbei. Ja, dazu komme ich dann noch später. Auch hier habe ich den Link hier zum Play Store drin. So, jetzt komme ich ganz, ganz, ganz schnell noch zu den Community-Sachen. Ich kann leider hier nur noch kurz was dazu sagen, weil eben schon zu viel Zeit wieder verstrichen ist und es gab jede Menge News dazu. Also zum Anfang vielleicht Google Keep, ja, das wurde von Chris gepostet. Google möchte jetzt wieder alles zusammenfassen, Google Keep, Notizen und To-Do-Listen aus verschiedenen Apps, auch eben aus dem Google Assistant. Das Kuriose daran ist, das war schon mal so, auch mit dem Assistant konnte man damals in Google Keep Listen erstellen, beispielsweise etwas auf die To-Do-Liste setzen etc. Und dann wurde das rausgenommen, die Einkaufsliste wurde ausgelagert auf eine Webseite, unfassbar ist das. Da hatte ich schon im Kopf geschüttelt und das war so ungefähr der Anfang, wo ich gedacht habe, so jetzt fängt es an, Google dreht durch. Ja. Leider habe ich recht gehabt. Ich hasse es, recht zu behalten. Dann war jede Menge zur Xiaomi Smartwatch hier auch zu sehen. Also man sieht auch, dass es, sagen wir mal, insgesamt andere Auffassung gibt, was denn eben so eine Smartwatch alles machen kann. Allerdings hier sagt der Chris auch zur Xiaomi-Uhr, ich hatte mich schon über die Menüs gewundert, aber so macht man das Ganze dann doch Sinn. Die Uhr von Xiaomi läuft mit einer angepassten Version von Android. Nach meinem Wissensstand verhält es sich auch so, dass Google bei Wear OS keine Modifikation der Oberfläche zulässt. Ja, das ist leider so und ich befürchte, das wird auch bei der Xiaomi-Uhr nicht ganz so im Westen dann wohl ankommen. Mal sehen, ja. Aber das war auch nicht das letzte Mal oder das erste Mal, wo die Smartwatches hier in der Community gefallen sind. Aber erstmal was anderes. Desktop-Mode, ja, nur auf guten Phones, ja. Das Phone, dessen Name nicht genannt werden darf, hat, obwohl es vom Betriebssystem her möglich ist von Android 10, keinen Desktop-Mode erhalten. Tja, was soll ich denn dazu sagen? Genau dasselbe, was auch der Chris dazu gesagt hat, zumindest nach diesem Artikel besitzt das Gerät, dessen Namen nicht genannt werden darf, keinen Desktop-Mode, was für eine Schande. Ja, genau, so sehe ich das auch. Dann der Huawei-Ausschluss, ist mehren sich die Stimmen wieder in der deutschen Presse, dass Huawei, dass man unbedingt Huawei doch ausschließen soll vom 5G-Ausbau. Es wurde ja gesagt vom Bundeskanzleramt, dass Huawei nicht ausgeschlossen wird und dass Huawei hier ausbauen darf. Alle versuchen das jetzt zu verhindern. Warum die Presse so dagegen sich stemmt, weiß ich auch nicht so genau. Aber naja, zumindest bei einigen Verlagen ist es klar, die haben ja schon in der Satzung stehen, dass sie die quasi zu den Amis halten müssen, um es mal kurz zu sagen. Also das heißt, dass sie für die transatlantischen Beziehungen sich einsetzen müssen. Ja? Und tja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man so einen Schund schreibt. Ich hoffe jedenfalls, dass 5G beim Ausbau hier nicht ausgeschlossen wird, so wie es eben die Bundeskanzlerin auch gesagt hat. Ansonsten fordere ich sie zum Rücktritt auf, ganz klar. Denn dann hat sie die Regierung nicht mehr unter Kontrolle. Und außerdem würde das Deutschland extrem schaden in der Zukunft. Also ohne Xiaomi können wir uns nicht an den technischen Standard halten. Und ehrlich gesagt, dann ist Zeit zum Auswandern. Ja, dann allgemein nochmal so Uhren und Watchfaces. Ja, da habe ich ja gesagt, also so diese Uhren in diesem ja, 4x-Hochformat, wie eben jetzt zum Beispiel die Apple Watch, die gefallen mir eigentlich nicht so. Wenn, dann hätte ich lieber diese TV-Size-Watches, ja, also das heißt, die, wo es so in den 70ern gibt, ja, aus Retro-Gründen, ja, und da habe ich eine Uhr verlinkt, natürlich, die aus dieser Serie UFO, ne? Die ist von 1969, ja, die war aber eben in diesem Design, diesem Future-Design gemacht, so wie man sich das eben die vorgestellt hat in der Zukunft, ne, wie die Sachen da sein wird. Und da schreibt der Nachtzug noch, da war die Leuchtmasse doch noch im wahrsten Sinne des Wortes strahlend. Tja, lieber Nachtzug, das ist auch heute noch so, nur dass sie heute nicht mehr ganz so stark strahlen, nicht mehr auf Radium basiert, sondern auf Tritium. Es gibt nur wenige Leuchtmittel, die auch nennenswert nachleuchten, die nicht radioaktiv sind. Das ist zum Beispiel Lumibrite von Seiko. Die meisten anderen sind entweder nur phosphorizierende Lacke, die schon nach 1, 2, 3 Stunden aufhören zu leuchten, ja, oder kaum noch zu erkennen sind. Und somit auch, naja, mehr oder minder eine Spielerei ist, weil, naja, ich brauche meine Uhr ja dann, wenn es dunkel ist. Bringt ja nichts, wenn ich vorher ins Licht halte und dann habe ich eine Stunde, kann ich dann noch die Zeiger erkennen und dann ist es wieder dunkel. Das bringt ja nichts. Und deswegen wird es heute mit solchen kleinen Röhren mit Tritiumgas gemacht, die aber eben auch radioaktiv sind. Ja. Oder eben mit Lumibrite, das eben patentiert ist, da von verschiedenen Firmen. Gut, ist nicht so einfach, ne? Dann schreibt auch danach zu Geschmack meine Amazfit Bip seit 2 Jahren, schon alleine wegen der Akkulaufzeit, ist zwar keine Smartwatch, aber ich nutze sie so wie zuvor das My Band 2 als Uhr, die immer ablesbar ist als Schrittzähler, Schlaftracker und Notification-Melder. Und einmal im Monat suche ich den Ladeadapter, weil man vergisst, wo er liegt, weil man ihn so selten braucht. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist eine Smartwatch, so ist eine Smartwatch eben. Was anderes, was soll eine Smartwatch noch sonst können? Weiß nicht, telefonieren oder was? Ich weiß nicht. Also, naja, aber auch, es gibt da unterschiedliche Definitionen. Also, bei mir ist das ganz klar eine Smartwatch. Der Chris sagt, meine Definition einer Smartwatch ist ein nicht unbedingt komplett autark arbeitendes Wearable, das auch in der Lage ist, mit der Uhr zu interagieren. Mehr als nur Nachrichten zu empfangen, sondern auch auf diese zu antworten. Ich nutze schon die Sony Smartwatch 2 ohne WOS, dann die Moto 360. Dann kam meine geliebte Pebble, My Band 1 und 2, My Band Collar, danach die Bipwatch. Aktuell benutze ich die Tickwatch E. Von den Interaktionsmöglichkeiten her waren sowohl die Pebble als auch die WOS-Uhren für mich unerreicht. Hier gab es sogar Schnittstellen zu Tasker und IFTTT, mit denen ich schon zu Pebbles Zeiten auch meine Lichter steuern könne. Nein, die Uhr soll nicht mein Handy ersetzen, sondern nur als zusätzliche Schnittstelle dienen. Leider ist Wear OS in puncto Akku schlicht katastrophal. Na gut, im Prinzip nutzen die alle, sind die alle Schnittstellen, nur eben zu anderen, für andere Funktionen. Ja, also ich meine, ja, die Pebble da kann man schon, da konnte man schon einiges damit anfangen. Ansonsten hängt das eigentlich alles mit der Software auf dem Smartphone zusammen und da sage ich mal, auch die Nachfrage ist dann natürlich entscheidend. Also ich weiß auch nicht, eine Smartwatch, also bei mir ist halt eine Smartwatch wichtig, Notifications, ja, Antworten ist gut, aber ansonsten Notifications, Fitness-Tracking und vielleicht noch GPS und ein eigener Speicher, Musikplayer drin, ja, das ist aber schon, sind aber schon Funktionen, die ich nur selten benutzen würde. Also das ist, naja, ihr seht das, da gibt es schon ganz andere Sachen, ne? Ganz andere Vorstellungen, was denn eben mit einer Smartwatch gemacht werden soll. Oh Gott. So, bevor ich jetzt hier komplett gar nichts mehr aussprechen kann, Watchfaces ist halt auch noch eine Sache. Hier hat mir besonders gefallen, hier dieses Outrun Watchface bei der Amazfit, den Namen kann ich kaum aussprechen, ja. Finde ich einfach sehr, sehr schön, cool. Genau sowas suche ich, also wo man was selbst machen kann, ja, oder zumindest extrem viel Auswahl hat, weil eins ist klar, ein UFO-Watchface von der Serie UFO brauche ich auf jeden Fall und das geht's gar nicht. Ja. So, was hatten wir noch? Ich glaube, da war noch was von Keyboards. Ja, da nur ganz kurz. Ich bin ja momentan dabei, verschiedene Keyboards zu testen. Momentan bin ich bei AnyKeyboard angelangt und muss sagen, dass ich freunde mich langsam damit an, aber es ist wirklich schwierig. So oft, wie ich mich dort vertippe, also ich weiß nicht genau, ich werde wohl noch mal Flexi probieren, ja. Wird noch verschiedene Sachen rummachen, aber es war wirklich schlimm. Die Worterkennung vom Gboard ist eben auch immer weiter schlimmer geworden, ja, so dass ich richtig sauer geworden bin letztens. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich noch der Tastatur sagen soll, dass sie eben oder korrigieren soll, damit sie eben nicht aus dir macht, ja. Statt D-I-E, D-I-R. Ich weiß nicht, das ist verrückt, ja. Und da kann ich auch noch sagen, ja, AI, am Hintern AI. Ja, Screw AI. Das ist echt schlimm. Gut. Jetzt komme ich aber zum Schluss zur App der Woche. Und das konnte natürlich nur eins werden. Der Chris hat es gepostet, ich habe mir es angeguckt und es war klar. Es ging nicht anders, ja. Es musste so sein. Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans. Das ist jetzt auf Android zu finden. Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es das denn? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls am 30. Oktober 2019 wurde das aktualisiert und jetzt, mein lieber Scholli, wie genial ist das denn? Das ganze Repertoire an Kampftechniken von Terence Hill und Bud Spencer, ja, ist dort drin enthalten. Man kann in Minigames auch mit dem Strandbuggy fahren. Was will man mehr? Es sind Prügelszenen drin. Genauso werden die entstehen beim Spielen wie die Prügelszenen in den Filmen. Ja. Es werden auch sowohl die neueren Bud Spencer Filme, das heißt also die klassischen, behandle eben wie Dune Buggy und andere. Ich hoffe, dass da auch noch ein Level drin ist für Buddy Haut den Lukas, hat das bei uns geheißen, ja, einer meiner Lieblingsfolgen oder Filme von Bud Spencer und Terence Hill. Und auch die klassischen Western-Filme kommen zum Einsatz. Minigames muss man auch mal reiten. Richtig genial geht's dort zu. Das Video muss man gesehen haben dazu, guckt es euch mal an, das seht ihr nämlich erstmal, wie genial das ist, weil so ein Prügler, ja, ein Prügelspiel, das ist langweilig, ja, aber im Stil von Bud Spencer und Terence Hill zu prügeln, das ist cool, ja, dieser Witz kommt dort wirklich gut rüber, ja, fantastisch gemacht. Und dann gibt es noch die Bonus-Sachen, wie zum Beispiel die Jukebox, wo ihr die bekanntesten Hits von Oliver Onions, die Filmmusiken zu Bud Spencer und Terence Hill Filmen abrufen könnt. Ja, Dune Buggy, Bulldozer, ja, Bulldozer, der absolute Hammer, natürlich auch einer meiner absoluten Lieblingsstreifen. Ich hoffe, das kommt auch zum Tragen, ja, so ein paar Stiche auf American Football oder so, ne. Flying Through the Air, Miami Super Cops, ja, und natürlich auch die etwas unbekannteren Lieder, wo man aber dann, wenn man sie hört, kennt man sie aus den Filmen, ja. L'Ultimo Walzer zum Beispiel, ja, das ist der absolute Hammer. Und die Western Sounds natürlich. Irre. Was soll ich dazu sagen? Ja, ganz klar, App der Woche, ja. Im Play Store gibt es das Ganze zum Kaufen. Vielleicht das einzige Argument für den Google Play Store momentan, ja. Bud Spencer und Harold Hill, Slaps and Beans, und davon gibt es genug, ja, Schläge und Bohnen, ja, blaue Bohnen gibt es weniger, aber Bohnen. Und für 4,49 könnt ihr die ganze Pracht der Prügeleien von Bud Spencer und Terence Hill eben auf euer Android-Smartphone holen. Und ich denke, für Fans dürfte der Preis ein sogenannter No-Brainer sein. Ja? Das heißt, nicht lange nachdenken, kaufen. Ja? Versprochen wird hier Retro-Pixel-Grafiken, Bud Spencer und Terence Hill Kampfstil, Minispiele, ein roter Buggy mit gelb Häubchen, natürlich viele Schlägereien und Bohnen. Ja, dazu kann man nur sagen, kaufen. Ja, 4,49 im Play Store. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ja, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, nur her damit in der Line-Community, im Line-Messenger, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die sind natürlich heute auch wieder besonders wichtig, weil dort auch andere Links und Informationen zu den Themen gibt. Unter anderem zu den Amazon Echo Sachen, wie man die resettet und so weiter, findet ihr alles dort. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die. Achso, Moment, die Links gibt es auf uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Immer die Mehrzahl denken, thenetcast.com, sonst landet ihr aber anders. Ja? Und aber jetzt, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.